Es ist Abend und ich bin heute ganz allein zu Hause. Vor mir liegt mein kleines, rotes Tagebuch. Ich schlage die ersten Seiten auf und die Seiten fangen auf einmal zu sprechen an. Alle von euch, die mal so ein Tagebuch hatten, werden mich verstehen, wenn ich ein wenig traurig bin. Du kommst eines Sonntags zu uns nach Haus und brauchst